Erster tröstet mein Volk, sagt euer Gott. Tröstet sie sehr. Zweiter sprecht freundlich zu Jerusalem. Sagt ihnen, eure schwere Zeit ist vorbei. Eure Schuld ist bezahlt. Gott hat euch doppelt gegeben für eure Sünden. Dritter hört. Jemand ruft, macht einen Weg in der Wüste. Macht eine Straße für Gott. Sie soll gerade sein. Vierter, jedes Tal soll hoch werden. Jeder Berg und Hügel soll niedrig werden. Unebene Erde wird flach. Alles wird eben sein. Fünfter, dann wird Gottes Herrlichkeit sichtbar. Alle Menschen werden sie sehen. Gott selbst hat es gesagt. Sechster, hört. Jemand sagt, rufe. Ich fragte, was soll ich rufen? Alle Menschen sind wie Gras. Ihre Schönheit ist wie eine Blume auf dem Feld. Siebter, das Gras wird trocken. Die Blume welkt. Gottes Wind bläst sie an. Ja, die Menschen sind wie Gras. Achter, das Gras wird trocken, die Blume welkt. Aber das Wort unseres Gottes bleibt für immer. Neunter, geh auf einen hohen Berg, Zion. Du bringst gute Nachricht. Sprich laut, Jerusalem. Hab keine Angst. Sag den Städten Judas, hier ist euer Gott. Zehnter, ja, Gott, der Herr, wird kommen. Er ist stark. Er hat Macht. Er bringt seinen Lohn mit. Was er getan hat, ist vor ihm. Elfter, er wird wie ein Hirte sein. Er führt seine Schafe. Er nimmt die Lämmer auf den Arm. Er trägt sie nah bei sich. Er leitet die Mutterschafe vorsichtig. Zwölfter, wer hat das Wasser mit der Hand gemessen? Wer hat den Himmel mit der Hand gemessen? Wer hat den Staub der Erde gesammelt? Wer hat die Berge gewogen? Wer hat die Hügel gewogen? Dreizehnter, wer kennt Gottes Geist? Wer kann Gott Ratschläge geben? Vierzehnter, wer hat Gott beraten? Wer hat ihm Wissen gegeben? Wer hat ihm den richtigen Weg gezeigt? Wer hat ihm alles gelehrt? Fünfzehnter, die Völker sind wie ein Tropfen Wasser. Sie sind wie ein kleines Staubkorn. Gott hebt Inseln auf wie Sandkörner. Sie sind sehr klein für ihn. Sechzehnter, der Libanon hat nicht genug Holz. Es reicht nicht zum Verbrennen. Seine Tiere reichen nicht für Opfer. Siebzehnter, alle Völker sind nichts vor Gott. Sie sind sehr klein für ihn. Sie bedeuten ihm nichts. Achtzehnter, wem wollt ihr Gott gleich machen? Was könnt ihr neben ihn stellen? Neunzehnter, ein Künstler macht ein Götterbild. Ein Handwerker bedeckt es mit Gold. Er macht auch silberne Ketten dafür. Zwanzigster, wer kein Gold hat, nimmt Holz. Er wählt Holz, das nicht verrottet. Er sucht einen guten Künstler. Der Künstler soll ein Bild machen, das feststeht. 21. Versteht ihr das nicht? Hört ihr das nicht? Wurde es euch nicht gesagt? Habt ihr nicht gelernt, wie die Erde gemacht ist? 22. Gott sitzt hoch über der Erde. Die Menschen sind wie kleine Heuschrecken. Er spannt den Himmel aus. Er breitet ihn aus wie ein Zelt. Man kann darunter wohnen. 23. Er macht Fürsten zu nichts. Er macht Richter der Erde klein. Sie sind dann nicht mehr wichtig. 24. Sie sind kaum gepflanzt. Sie sind kaum gesät. Ihre Wurzeln sind kaum in der Erde. Dann bläst Gott sie an. Sie werden trocken. Der Wind trägt sie weg wie Stroh. 25. Wem wollt ihr mich gleich machen? Fragt der heilige Gott. Wer ist wie ich? 26. Schaut nach oben. Wer hat die Sterne gemacht? Gott führt sie alle heraus. Er nennt jeden Stern beim Namen. Er ist sehr mächtig und stark. Kein Stern fehlt. 27. Warum sagst du, Jakob? Warum sagst du, Israel? Gott weiß nicht, was mit mir ist. Gott kümmert sich nicht um mein Recht. 28. Weißt du das nicht? Hast du das nicht gehört? Gott ist ewig. Er hat die ganze Erde gemacht. Er wird nicht müde. Er wird nicht schwach. Niemand versteht seine Gedanken ganz. 29. Er gibt dem Müden Kraft. Er gibt dem Schwachen viel Stärke. 30. Junge Leute können müde werden. Junge Männer können fallen. 31. Wer auf Gott wartet, bekommt neue Kraft. Sie werden stark wie Adler. Sie laufen und werden nicht müde. Sie gehen und werden nicht schwach.